gesteckt im Maul. Die Sonne lacht mich an. Ich wär heute so gern stinkend faul. Tausende Euro hab ich heute schon kassiert. Und innerlich bin ich heute schon wieder 10.000 Mal krepiert. Die Welt wär so schön, so schön ohne dich. Viel mehr für uns alle und wir.